Doo-wop, doo-wop, wop. Doo-wop, doo-wop, wop. Bum, ba-dum. Wären wir, wäre gedacht, eine Band ohne Instrumente. Für Sinsis Drum, Gitarre, Bass. War im Bandbus gar kein Platz. Denn heißt es improvisieren. Etwas Neues zu probieren. Sobald der erste Ton erklingt, ein neues Genre hier beginnt. Black Metal in A Cappella. Billy White Dice nur mal schneller. Dissonante Mundmusik ist ab heute auch schon Krieg.